was dich berührt hat, berührt dich nicht mehr. Die du geliebt hast, gibt es nicht mehr. Was du gefragt hast, fragst du nicht mehr. Wo du gelebt hast, gehst du nicht mehr. Was du erkannt hast, erkennst du nicht mehr. Was du gefühlt hast, fühlst du nicht mehr. Krankenhäuser, alles leer, außer dir kein Leben mehr. Was war, ist vergangen, zwei noch gefangen. Krankenhäuser, alles leer, außer dir kein Leben. Berührt hat, berührt dich nicht mehr. Die du geliebt hast, gibt es nicht mehr. Was du gefragt hast, fragst du nicht mehr. Krankenhäuser, alles leer, außer dir kein Leben mehr. Was war, ist vergangen, ist frei, doch gefangen. Krankenhäuser, alles leer, außer dir kein Leben mehr. Wo du gelebt hast, lebst du nicht mehr. Was du erkannt hast, erkennst du nicht mehr. Was du gefühlt hast,